Willkommen, meine lieben Zuhörer. Heute tauchen wir tief in die Geschichte ein und beleuchten ein wirklich faszinierendes Thema, die Operation Schneeglöckchen. Und wisst ihr, es ist eine Mischung aus Geheimdiensten, kaltem Krieg und menschlicher Resilienz. Ein echter Thriller, der auch in einem Hollywood-Film laufen könnte. Oh wow, Schneeglöckchen? Das klingt, ui, die ziemlich geheimnisvoll. Was genau war das denn? Also ich meine, was steckt dahinter? Tolle Frage! Nun, die Operation Schneeglöckchen war eine unterklassifizierte Mission der CIA während des Kalten Krieges. Sie trug diesen geheimnisvollen Namen, weil, um ehrlich zu sein, viele dieser Missionen in einem verschneiten, kalten Umfeld stattgefunden haben. Stellt es euch vor: Agenten, die sich versteckt in schneebedeckten Wäldern mit unterschiedlichen Spionageaktivitäten beschäftigen. Es war wie ein Schachspiel, nur dass die Figuren Menschenleben waren. Wow, das ist ganz schön intensiv, oder? Ich erinnere mich an einen Film, wo es um einen geheimen Spion ging, der in einem Schneegebiet gefangen war. War das nicht mit Brad Pitt? Oder war das ein anderer? Aber zurück zu Schneeglöckchen. Welche Rolle hat Berlin gespielt? Ah, Berlin spielt eine enorm wichtige Rolle hier. In der Zeit der Teilung war die Stadt ein Zentrum für Spionage und versteckte Operationen. Die CIA hatte viele Hinweise, dass Geheimorganisationen dort etwa Informationen sammeln oder sogar geheime Transporte abwickeln. Es war in der Hellhor, wie ein Schattenreich, in dem Menschen lebten und arbeiteten, ohne zu wissen, wer Freund und wer Feind war. Oh mein Gott, das ist so spannend. Es klingt fast wie ein Spiel von Wer bin ich? Aber was passierte mit diesen Geheimtransporten? Gab es da irgendwelche überraschenden Wendungen? Ja, es gab einige unerwartete Wendungen. Ein Beispiel ist, als eine Gruppe von Flüchtlingen in einem unbemerkt versteckten Transport nach Budapest geschickt wurde. Viele von ihnen hatten keine Ahnung, was auf dem Spiel stand. Es war, als wären sie in einem verborgenen Escape Room ohne Rückweg. Das wäre ja fast wie in einem Mysterium, wo die Leute nicht wissen, dass sie Teil eines größeren Plans sind. Oh wow, ich sehe das Bild schon vor mir. Ich kann die Spannung förmlich spüren. Und dann kam 1989, die Mauer fiel. Ja, wie hat sich Operation Schneeglöckchen darauf ausgewirkt? Hervorragende Überlegung. 1989, das war ein Wendepunkt. Plötzlich tauchten neue Hinweise auf und die Geschichte der Geheimdienste wurde viel heller. Man konnte sagen, es war wie ein Lichtstrahl, der durch den Nebel brach. Die Einsichten und Informationen, die in der vorangegangenen Zeit gesammelt wurden, halfen dabei, die politischen Landschaften dramatisch zu verändern. Also war all das, was Sie vorher getan haben, dafür verantwortlich? Das klingt fast wie die Vorbereitung für einen großen Spielraum, bevor das finale Spiel beginnt. Aber was bedeutet das alles für die damaligen Zeugen oder Kinder, die in dieser Zeit lebten? Genau, wie Josh, der als Kind lebte und während dieser turbulenten Zeiten kein wirkliches Verständnis hatte, aber trotzdem spürte, dass er nur Glück hatte, dass er nicht etwas viel Schlimmeres durchlebte. Diese einfacheren Augenblicke, das Händchenhalten im Wagen oder das Verstecken bei kaltem Wetter, geben uns eine tiefe Menschlichkeit. Es zeigt, wie resilient wir sein können, selbst in den dunkelsten Zeiten. Irgendwie ziehen, macht es das noch dramatischer, oder? Um das zu verstehen, erinnere ich mich an ein altes Märchen, in dem die Protagonisten immer auf der Flucht waren, um ihr Leben zu retten. Und dann, als die Dinge sich endlich änderten, konnten sie endlich aus dem Schatten herauskommen. Wow, das ist alles so zauberhaft und auch beängstigend. Genau, denn am Ende des Tages, meine Freunde, geht es nicht nur um die Operationen selbst, sondern um die Menschen, die in diesen Geschichten leben. Lasst uns immer die Geschichten derer, die für Freiheit gekämpft haben, im Gedächtnis behalten. Und das, meine lieben Zuhörer, ist alles für heute zur Operation Schneeglöckchen. Wow, einfach unglaublich. Ich kann es kaum erwarten, mehr über die nächsten Abenteuer zu hören.